Die Blendung von Elias Canetti. 10. Teil. Welt im Kopf. Der gute Vater. Die Wohnung des Hausbesorgers Benedikt Pfaff bestand aus einer mittelgroßen dunklen Küche und einem kleinen weißen Kabinett, in das man vom Hausflur aus zuerst gelangte. Das Geld brachte er nach Hause. Die Reinigung sämtlicher Treppen oblag der Frau. Das Aufsperren des Haustores nachts, wenn jemand läutete, seit ihrem 10. Lebensjahr der Tochter. Damit sie die Feigheit verlerne. Was an Einnahmen für beiderlei Leistungen einging, behielt er. Denn er war der Hausbesorger. Hie und da gestattete er ihnen, eine Kleinigkeit auswärts zu verdienen, durch Bedienung oder Waschen. So spürten sie wenigstens am eigenen Leib, wie hart ein Vater arbeiten muss, von dem die Familie lebt. Sein ganzes Geld ließ er zu Hause. Es stimmte immer genau, auch ohne dass er nachzählte. Denn als es einmal nicht gestimmt hatte, mussten Frau und Tochter auf der Straße übernachten. Alles in allem war er glücklich. Damals wurde in dem weißen Kabinett gekocht, das auch als Küche gedacht war. Bei seinem anstrengenden Beruf, der unaufhörlichen Muskelbereitschaft, in der er die Tage und Nachts seine Träume verbrachte, brauchte Benedikt Pfaff eine reichliche, nahrhafte, sorgfältige und servierte Kost. In dieser Hinsicht verstand er schon gar keinen Spaß. Und wenn seine Frau es bis zu Prügeln brachte, so war sie selber schuld, was er bei der Tochter durchaus nicht behauptete. Mit den Jahren wuchs sein Hunger. Er fand das Kabinett für ein ausgiebiges Kochen zu klein und befahl die Übersiedlung der Küche in das hintere Zimmer. Er stieß ausnahmsweise auf Widerstand. Doch sein Wille war unüberwindlich. Bald starb die Frau vor Überanstrengung. Sie kam der neuen Küche nicht nach. Sie kochte dreimal so viel wie früher und magerte von Tag zu Tag ab. Sie schien sehr alt, man hielt sie für eine 60erin. In Wirklichkeit war sie um 8 Jahre jünger als er, und niemand wusste davon. Manchmal hatte sie sich so viel zum Kochen vorgenommen, dass sie längst nicht fertig war, als er heimkam. Oft wartete er volle 5 Minuten aufs Essen. Dann aber riss ihm die Geduld, und er prügelte sie noch, bevor er satt war. Sie starb unter seinen Händen. Doch wäre sie in den nächsten Tagen bestimmt und von selbst eingegangen. Ein Mörder war er nicht. Auf dem Totenbett, das er ihr im größeren Raum bereitete, sah sie so krepiert aus, dass man sich vor den Kondolenzbesuchern schämte. Am Tage nach der Beerdigung begann sein Wonnemond. Ungestörter als bisher, verfuhr er mit der Tochter nach Belieben. Bevor er in den Dienst ging, sperrte er sie rückwärts ein, damit sie sich dem Kochen ausschließlicher hingebe. So freute sie sich auch, wenn er heimkam. Was macht die Arrestantin? Er drehte den Schlüssel im Schloss herum. Sie lachte übers bleiche Gesicht, weil sie jetzt für den nächsten Tag einkaufen ging. Das hatte er gern. Vor dem Einkaufen soll sie lachen. Da erwischt sie besseres Fleisch. Ein schlechtes Stück Fleisch ist dasselbe wie ein Verbrechen. Blieb sie länger als eine halbe Stunde aus, so wurde er vor Hunger rabiat und trat sie bei ihrer Heimkehr mit Füßen. Lieber war es ihm, sie kam pünktlich. Von der halben Stunde stahl er ihr 5 Minuten. Kaum war sie weg, stellte er die Uhr um 5 Minuten vor, legte sie aufs Bett ins Kabinett und setzte sich in die neue Küche zum Herd. Seine riesigen, dicken Ohren horchten auf den zerbrechlichen Schritt der Tochter. Sie ging unhörbar aus Angst, die halbe Stunde sei herum. Sie versuchte, an ihm vorbeizuschlüpfen und machte sich mit geschickter Hast am Herd zu schaffen. Sie dachte an einen schwächlichen, schmächtigen Verkäufer im Konsumverein, der leise küsst die Hand, sagte. Um länger in einem Raum mit ihm zu stehen, ließ sie Frauen, die nach ihr an die Reihe kamen, unauffällig vor. Er war schwarz und schenkte ihr einmal, niemand stand mehr im Laden, eine Zigarette. Um diese wickelte sie ein rotes Seidenpapier, worauf sie mit beinahe unsichtbaren Buchstaben Datum und Stunde seiner Schenkung verzeichnete und trug das leuchtende Päckchen an der einzigen Stelle ihres Körpers, um die sich der Vater nie bekümmerte. Am Herzen, unter der linken Brust. Vor Schlägen fürchtete sie sich mehr als vor Tritten. Da lag sie beharrlich auf dem Bauch. Der Zigarette geschah nichts. Sonst griffen seine Fäuste überall hin. Unter der Zigarette zitterte ihr Herz. Wenn er die zerdrückte, brachte sie sich um. Indessen hatte sie ihre Zigarette längst zu Staub geliebt, weil sie das Päckchen in den tagelangen Stunden ihrer Haft öffnete, besah, streichelte und küsste. Übrig blieb ein Häufchen Tabak, von dem nicht ein Stäubchen sich verlor. Beim Essen dampfte der Mund des Vaters. Seine kauenden Kinnladen waren so unersetzlich wie seine Arme. Sie stand, um seinen Teller rascher wieder zu füllen. Der ihrige blieb leer. Während er kaute, war er beschäftigt. Seine Augen hafteten am Teller, starr und verzückt. Wehe dem Teller, wenn er leer wurde. Das Messer hätte ihn zerschnitten, die Gabel durchbohrt, der Löffel zerschellt und die Stimme gesprengt. Wenn er fertig war, schmatzte er eine Weile weiter. Darauf horchte sie. Schmatzte er heftig und lang, so begann sie zu zittern, eine böse Nacht stand ihr bevor, und sie suchte ihn mit den zärtlichsten Worten zu einer weiteren Portion zu überreden. Meist schmatzte er nur zufrieden. Der Mensch hat eine Leibesfrucht. Wer ist die Leibesfrucht? Die Arrestantin. Dabei wies er auf sie. Statt des Zeigefingers verwandte er die geschlossene Faust. Ihre Lippen hatten die Arrestantin lächelnd mitzuformen. Sein schwerer Stiefel schob sich ihr entgegen. Der Vater hat einen Anspruch auf die Liebe seines Kindes. Zum Heiraten hat die Tochter... Er streckte den Arm aus. Keine Zeit. Das Futter gibt ihr... Der gute Vater. Die Männer wollen sie... Gar nicht haben. Was tut ein Mann mit dem... Dummen Kind? Jetzt wird sie der Vater gleich... Verhaften. Auf dem Vater seinem Schoß sitzt... Die brave Tochter... Ein Mensch ist müd von der Polizei. Wenn die Tochter nicht brav ist, bekommt sie Schläge. Der Vater weiß, warum er sie schlägt. Er tut der Tochter gar nicht weh. Dafür lernt sie, was sich beim Vater gehört. Er hatte sie gepackt und auf seinen Schoß gezogen. Mit der rechten zwickte er sie in den Nacken, weil sie verhaftet war. Mit der linken stieß er sich die Rülpse aus dem Hals. Beides tat ihm wohl. Sie nahm ihren geringen Verstand zusammen, um seine Sätze richtig zu ergänzen. Sie hütete sich zu weinen. Stundenlang liebkoste er sie. Dieser Honigmond dauerte ein halbes Jahr. Eines Tages war der Vater pensioniert und ging nicht mehr in den Dienst. Er werde sich jetzt des Bettelunwesens im Hause annehmen. Das Guckloch in 50 Zentimeter Höhe war das Ergebnis mehrerer Tage Brütens. Bei den Proben wirkte die Tochter mit. Unzählige Male schritt sie vom Haustor bis zur Treppe und zurück. »Langsamer!« brüllte er. »Lauf!« Gleich darauf zwang er sie, in seine alten Hosen zu schlüpfen und ein männliches Subjekt zu spielen. Die Ohrfeigen, die er einem solchen zudachte, erhielt auch sie. Kaum hatte er durchs frisch gebohrte Guckloch seine eigenen Hosen erblickt, als er wütend aufsprang, die Tür aufriss und das Mädchen mit ein paar teuflischen Schlägen zu Boden streckte. »Denn das muss sein, weil du ein Element bist.« »Das Gesindel wird rasiert.« »Köpfen wär gescheiter.« »Sie fallen zur Last. Das frisst sich in den Gefängnissen satt.« »Der Staat zahlt und darf bluten.« »Ich vertilge die Wanzen.« Jetzt ist die Katze zu Haus. Die Mäuse gehören ins Loch. »Ich bin der rote Kater. Ich fresse tot.« »Ein Element muss das Zerquetschen spüren.« Sie spürte es und freute sich auf ihre schöne Zukunft. Er wird sie nicht mehr einsperren, er wird ja zu Hause sein. Den ganzen Tag sieht er sie, beim Einkaufen darf sie länger wegbleiben. 40 Minuten, 50, eine ganze Stunde. Nein, so lang nicht. Sie geht in den Konsumverein, sie sucht sich die leeren Zeiten aus, sie muss sich für die Zigarette bedanken. Vor 3 Monaten und 4 Tagen hat er sie ihr geschenkt. Damals war sie aufgeregt. Später standen so viele Leute drin. Sie hat sich nie bedankt. Sie will dem schwarzen Herrn Franz danken und ihm sagen, dass die Sorte fein war. Vielleicht bekommt sie wieder eine Zigarette. Die raucht sie gleich dort. Wenn jemand hereinkommt, dreht sie sich weg und wirft die Zigarette rasch über den Ladentisch. Er wird sie schon auslöschen, bevor ein Brand entsteht. Er ist geschickt. Im Sommer führt er die Filiale allein. Da hat der Leiter Urlaub. Zwischen 2 und 3 ist das Geschäft leer. Er muss aufpassen, dass ihn niemand sieht. Er hält ihr das Streichholz hin. Die Zigarette brennt. Ich werde sie verbrennen. Er fürchtet sich, so zart ist er. Als Kind war er immer krank, sie weiß es. Sie sticht nach ihm. Au, schreit er. Meine Hand, das tut weh. Sie ruft aus Liebe und rennt weg. In der Nacht kommt er sie entführen. Der Vater schläft. Es läutet. Sie geht aufsperren. Sie nimmt das ganze Geld mit. Übers Nachthemd wirft sie ihren eigenen Mantel, den sie nie tragen darf, nicht den alten des Vaters, da sieht sie wie eine Jungfrau aus. Vor dem Haustor steht wer? Er. Eine Karosse mit 4 schwarzen Rappen wartet. Er bietet ihr seine Hand. Mit der linken hält er den Degen. Er ist ein Kavalier und verbeugt sich. Er hat gebügelte Hosen an. Ich bin gekommen, sagt er. Sie haben mich verbrannt. Ich bin der edle Ritter Franz. Sie hat sich das immer gedacht. Für den Konsumverein war er zu schön, ein geheimer Ritter. Er bittet sie um die Erlaubnis, ihren Vater zu töten. Es geht um seine Ehre. Nein, nein, fleht sie. Er bringt eure Hoheit um. Er stößt sie beiseite, aus der Tasche reißt sie das viele Geld und hält es ihm hin. Er blickt sie durchbohrend an. Er will die Ehre. Auf einmal trennt er im Kabinett dem Vater das Haupt vom Rumpf. Sie weint vor Freude. Wenn ihre arme Mutter das erlebt hätte, sie wäre heute noch am Leben. Herr Ritter Franz nimmt den roten Vaterkopf mit und am Haustor sagt er: Gnädiges Fräulein, heute haben Sie zum letzten Mal aufgesperrt. Ich entführe Sie heim. Dann besteigt ihr kleiner Fuß die Karosse. Er hilft ihr hinauf. Sie darf drinnen sitzen. Da ist viel Platz. Sind Sie volljährig? Fragt er. 20 vorüber. In Wirklichkeit ist sie 16. Wenn er nur nichts merkt. Einen Mann will sie schon, damit sie von zu Hause wegkommt. Und der schöne schwarze Ritter steht mitten in der fahrenden Karosse auf und wirft sich ihr zu Füßen. Er findet ihren Mantel schön. Wohin fahren wir? Die Rappen stampfen und schnauben. So viel Häuser gibt es in der Stadt. Zur Mutter, sagt er. Sie soll sich auch einmal freuen. Auf dem Friedhof machen die Rappen Halt. Gleich vorn liegt die Mutter. Hier ist ihr Grabstein. Ritter Franz legt den Kopf des Vaters hin. Das ist sein Geschenk. Hast du nichts für die Mutter? Fragt er. Ach, wie sie sich schämt. Er bringt ihrer Mutter was mit und sie hat nichts. Wie sie sich schämt. Da holt sie ein rotes Päckchen unterm Nachthemd heraus. Eine Liebeszigarette liegt darin und legt sie neben den roten Kopf. Die Mutter freut sich über die glücklichen Kinder. Beide knien am Muttergrab nieder und bitten um ihren Segen. Der Vater kniet vor seinem Guckloch, zerrt sie zu sich hinunter, hält ihren Kopf vor die Öffnung. Ob sie was sieht? Auf alle Fälle sagt sie ja. Was ja? Vater ist noch ganz lebendig. Heute Nacht wird er staunen, wenn die Karosse vor der Tür steht. Ja, ja, er äfft sie nach und verhöhnt sie. Blind bist doch nicht. Meine Tochter blind? Jetzt frage ich, was siehst du? Durch seine Erfindung lernt er die Welt neu sehen. An seinen Entdeckungen nimmt sie gezwungen teil. Sie hat zu wenig gelernt und weiß nichts. Bis er stirbt, so in 40 Jahren einmal stirbt der Mensch, fällt sie dem Staat zur Last. Dieses Verbrechen lässt er nicht auf sich sitzen. Sie muss was von der Polizei verstehen. Die Polizei muss zusammenhalten, die Pensionierte auch. Solche Gewissen dürfte man überhaupt nie pensionieren. Sie sind unersetzlich und sobald sie sterben, steht eine Lücke da. Von Tag zu Tag lernte das Mädchen mehr. Kam ein neuer Bettler, so hieß er sie rasch durchs Guckloch sehen und fragte sie nicht, ob sie den kenne, sondern... Wann war der zum letzten Mal da? Fallen sind lehrreich, besonders für sie, die immer hereinfiel. War der Bettler erledigt, so wurde die genaue Strafe für ihre Nachlässigkeit festgesetzt und sofort exekutiert. Ohne die Prügelstrafe bringt es der Mensch zu nix. Die Engländer sind ein kolossales Volk. Nach und nach hatte Benedikt Pfaff seine Tochter so weit gebracht, dass sie ihn vertreten konnte. Von da ab nannte er sie Poli, was ein Ehrentitel war. Er drückte ihre Eignung zu seinem Berufe aus. Eigentlich hieß sie Anna, aber da ihm der Name nichts sagte, gebrauchte er ihn nie. Er war ein Feind von Namen. Titel behagten ihm besser. Seit er sie zur Poli ernannt hatte, war er stolz auf sie. Die Weiber seien doch zu etwas gut. Der Mann müsse es eben verstehen, lauter Polis aus ihnen zu machen. Seine Lebensweise erfüllte ihn immer mehr. Die Mahlzeiten verloren an Interesse für ihn. Sein Hunger nahm ab. Die Kochzeit der Tochter wurde auf eine Stunde pro Tag festgesetzt. Der Aufenthalt im hinteren Raum war ihr nur so lange gestattet. Fürs Einkaufen billigte er der Poli, da er nur halb so viel aß wie früher, eine Viertelstunde zu. Listig, wie sie in der väterlichen Schule geworden war, verzichtete sie oft einen Tag auf den schwarzen Franz, blieb zu Hause und kassierte dann am nächsten 2 Viertelstunden ein. Eines Tages standen die Weiber vor der Tür des Konsumvereins. Franz ist durchgebrannt. Schlechte Familie. Mit der vollen Kasse. 68 Schilling. Die Todesstrafe gehört wieder her. Der Leiter sagte, die Polizei ist ihm auf der Spur. 4 Jahre steht der Schuft schon im Geschäft. Wer hätte sich diesen Charakter gedacht? 4 Jahre. Die Polizei hat eben telefoniert. Bis um spätestens 6 sitzt er hinter Schloss und Riegel. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Poli lief weg und kam mit leerer Einkaufstasche nach Hause. Ohne den Vater zu begrüßen, sperrte sie sich in das Hinterzimmer ein. Er war beschäftigt und wartete eine Viertelstunde. Dann stand er auf und forderte sie heraus. Sie schwieg. Poli, brüllte er. Poli! Nichts rührte sich. Statt ihrer Antwort hörte er einen Fall. Zu seiner Wut sah er sich gezwungen, die eigene Tür aufzubrechen. Im Namen des Gesetzes! Das Mädchen lag stumm und regungslos vor dem Herd. Da erschrak er, sie war jung und er konnte sie gut leiden. Einige Male forderte er sie auf, zu sich zu kommen. Ihre Taubheit brachte ihn gegen seinen Willen auf. Immerhin wollte er an einer weniger empfindlichen Stelle beginnen. Als er diese suchte, fiel sein Blick auf die Einkaufstasche. Sie war leer. Jetzt wusste er alles. Sie hatte das Geld verloren. Für solche Späße war er nicht zu haben. Mit einer ganzen 10-Schilling-Note hatte sie das Haus verlassen. Es wird doch nicht alles zum Teufel sein. Er durchsuchte sie gründlich. Er fand ein rotes Päckchen, das Zigarettenstaub enthielt. Er zerriss es und warf es in den Kehricht. Zuletzt öffnete er die Börse. Die 10-Schilling-Note lag darin. Jetzt wusste er wieder nichts. Poli! Poli, brüllte er. Das Geld ist eh da. Anna, heiß ich. Er wiederholte. Poli! Ihre Stimme berührte ihn. Was kriegt der gute Vater heut zu essen? Klagte er. Nichts. Die Poli muss was kochen. Anna. Anna. Plötzlich schnellte sie hoch. Dich kostet es den Kopf. Gab ihm einen Stoß, der jeden anderen Vater umgeworfen hätte. Poli. Kommt von Polizei. Er verstand. Die Mutter kriegt deinen Kopf. Sie bedrohte ihn mit einer Anzeige. Seine Leibesfrucht wollte ihn verleumden. Da zog er an seinem Busen ein Schlangenelement heran. Sie gehörte aufs Schafott. Er richtet ihr die Erfindung ein, damit sie was lernt, jetzt, wo ihm die Welt und die Weiber offen stehen. Er bleibt bei ihr, aus Erbarmen und weil er seelengut ist. Und sie will behaupten, dass er was Unrechtes tut. Das ist nicht seine Tochter. Die Alte hat ihn betrogen. Er war nicht dumm, wie er sie gezüchtigt hat. Ein Riecher war immer in seiner Nase. 16 Jahre hat er sein Geld für eine falsche Tochter hinausgeworfen. Wohl nahm er seine Stieftochter vom Bett herunter und prügelte sie blutig. Aber eine rechte Freude spürte er nicht dabei. Er könnte jetzt die Tochter zur Mutter befördern. Da gehört sie hin. Aber er war nicht so. Er verzichtete und ging ins Gasthaus essen. Von diesem Tag an waren sie sich nur noch Körper. Anna kochte und kaufte ein, den Konsumverein mied sie. Sie wusste, dass der schwarze Franz eingesperrt war. Für sie hatte er gestohlen. Aber er stellte sich ungeschickt an. Einem Ritter gelingt alles. Seit ihre Zigarette weg war, liebte sie ihn nicht mehr. Sie verrichtete ihre Arbeit, das Guckloch interessierte sie nicht. Nach einigen Monaten kaufte er 4 schöne Kanarienvögel. 3 waren Männchen. Ihnen gegenüber hängte er das kleinere Bauer des Weibchens auf. Die 3 sangen wie besessen. Auffällig lobte er sie. Sobald sie zu schlagen begannen, ließ er die Klappe über sein Guckloch nieder, erhob sich und hörte sie stehend an. Seine Andacht erlaubte ihm nicht, am Schlusse der Werbung zu klatschen, doch sagte er brav und wandte den bewundernden Blick von den Tierchen aufs Mädchen. Alles erhoffte er sich vom feurigen Werben der Kanarienmännchen. Auch ihr Schlag ging an Annas Ruhe spurlos vorüber. Sie starb an der Schwindsucht, zur großen Verzweiflung der Kanarienvögel, die nur von ihr das Futter nahmen. Sie überstanden das Unglück. Benedikt Pfaff verkaufte die Küchenmöbel und ließ das Hinterzimmer zumauern. Vor den frischen weißen Kalkbewurf stellte er einen Kasten. Er aß nie mehr zu Hause. Im Kabinett blieb er auf seinem Posten. Jede Erinnerung an den leeren Raum daneben mied er. Da drinnen vor dem Herd hatte er das Gemüt seiner Tochter verloren. Er wusste noch heute nicht, warum. Herr Professor, das edle Streitross bekommt seinen Hafer. Es ist ein Vollblut und schlägt aus. In der Menagerie frisst der Löwe sein blutiges Saftfleisch. Warum? So ist das gerechte Leben. Mir zahlt das Haus einen Dreck. Ich bin unbezahlbar, Herr Professor. Sie waren der einzige Mensch auf der Welt, der die Dankbarkeit kennt. Aus schweren Nahrungssorgen hat mich Ihr Douceur, wie man sagt, befreit. Zum Schluss frage ich ergebenst, was ist aus Ihnen geworden, Herr Professor? Herr Professor, und erlaube mich, bestens zu rekommandieren. Dies waren die ersten Worte, die Benedikt Pfaff, in seinem Kabinett angelangt, an den Professor richtete, der sich eben das vorgebundene Taschentuch von den Augen nahm. Er entschuldigte sich und zahlte, was er versäumt hatte, das Douceur für 2 Monate. Über die Zustände oben sind wir uns im Klaren. Das will ich meinen, zwinkerte Pfaff. Das ganze Kabinett steht zu Ihrer Verfügung. Herr Professor, Sie sind hier zu Hause. Ein Weib trennt die besten Männer. Zwischen solchen Freunden wie wir existiert eine gewisse Therese nicht. Wir scheißen auf das Weib. Meine Tochter, das war was anderes. Er zeigte auf den Kasten, als ob sie da drin stecke. Dann stellte er seine Bedingungen. Er sei ein Mensch und übernehme die Reinigung der Wohnung oben. Da gebe es viel hinauszufegen. Er werde einige Putzfrauen aufnehmen und das Kommando führen. Während seiner Abwesenheit müsse ihn der Herr Professor am Lebensposten des Hauses vertreten. Aus Herrschsucht wollte er Keen für einige Tage auf die Knie zwingen. Seine Tochter ging ihm heute lebhaft im Kopfe herum. Da sie tot war, sollte der Professor für sie einspringen. Schon am späten Nachmittag desselben Tages übte Keen seine neue Tätigkeit aus. Er lag auf den Knien und verfolgte durchs Guckloch das Treiben eines reich bewohnten Hauses. Seine Augen sehnten sich nach Arbeit, langer Müßiggang hatte sie demoralisiert. Hosen nahm er als Hosen hin und fühlte sich hilflos. Viel häufiger passierten Röcke. Die fielen ihm lästig. An Umfang und an Zahl nahmen sie mehr Platz ein, als ihnen gebührte. Er beschloss, sie zu ignorieren. Eine Halluzination lebt, solange man sie nicht bekämpft. Man verfasse den Steckbrief der Halluzination und halte ihn jederzeit zur Verfügung. Dann zwinge man sich, die Wirklichkeit ins Auge zu fassen und suche sie nach der Halluzination ab. Findet sich der blaue Rock nirgendwo, so hat man ihn überwunden. Abends brachte der Hausbesorger einmal, das Therese gekocht hatte, und rechnete sich dafür, was es im Gasthaus kostete. Keen bezahlte sofort und aß mit Vergnügen. Wie gut das schmeckt. Ich bin mit meiner Arbeit zufrieden. Er kniete sich eifrig nieder. Ja, was? Brüllte Pfaff. Jetzt haben Sie den Geschmack. Das macht mein Loch. Ein Mensch verliebt sich. Er forderte Kien auf, das ganze Bett für sich allein zu benutzen und verabschiedete sich, er schlafe oben. Endlich in der Tür empfahl er noch das Guckloch seinem besonderen Schutz. Er bitte um Vorsicht und ein Andenken für die kostbare Apparatur. Sehr müde legte sich Kien aufs Bett und sehnte sich nach seiner Bibliothek, wie er sie bald wieder haben würde. Ein Schreibtisch voller Manuskripte, Arbeit, Arbeit, Gedanken, Gedanken. Kina, rauschende Bücher, kein lebendes Wesen. Keine grelle Bestie. Kein fauchendes Weib, kein Rock. Die Wohnung leichenrein. Stülpt eine Gasmaske über. Zwei riesentraurige Augen. Eine einzige bohrende Öffnung. Jemand knipst gegen die Lider. Zur Strafe lass ich euch schließen. Stockfinsternis. Tiere träumen auch. Aristoteles hat alles gewusst. Zoroasters Leidenschaft fürs Feuer. Schlechter Prophet. Prometheus ein Teufel. Der Adler frisst nur die Leber. Friss doch sein Feuer. Theresianum im sechsten Stock. Flammen. Bücher. Feuer. Feuer. Verdammt. Blau. Der Rock. Steif, starr, ein Fels zum Himmel, über die Milchstraße, Sirius. Hunde, Fleischerhunde. Beißen wir auf Granit, zerbrechen Zähne, Mäuler. Blut. Blut. Blut. Kien erwacht. Trotz seiner Müdigkeit ballt er die Faust. Er knirscht mit den Zähnen. Das Kabinett drückt, hier schläft es sich eng. Er springt auf, öffnet die Klappe und beruhigt sich an der großen Gleichförmigkeit draußen. Wer sich an die Dunkelheit gewöhnt, sieht sämtliche Hosen des Nachmittags eine unaufhörliche Revue, die Röcke dazwischen sind erloschen. In der Nacht tragen alle Menschen Hosen. Ein Dekret betreffs Abschaffung des weiblichen Geschlechts wird vorbereitet. Alle Vornamen erhalten männliche Endungen. Umarbeitung der Geschichte für die Jugend. Die erwählte historische Kommission hat es leicht. Präsident, Professor, Kie. Was haben die Frauen in der Geschichte geleistet? Kinder und Intrigen. Kien legt sich wieder zu Bett. Auf Umwegen schläft er ein. Gegen Morgen verpflanzt er das Guckloch, sein Auge der Gleichförmigkeit, seine Beruhigung, seine Freude in die Traumbibliothek, die er besitzt. System Benedikt Pfaff. Überall, wo Bücher fehlen, hat er sich kleine Klappen erbaut. Seine Träume regulieren sich automatisch. Gegen Morgen besah er sich kniend die Dämmerung, wie sie langsam über den Korridor schlich. Ein mächtiger Schuh erhob sich und umkreiste die äußere Öffnung des Gucklochs, liebevoll so, als wolle er es ja nicht verletzen, als vergewissere er sich seiner alten, vertrauten Form. Dieser Schuh zog sich zurück, und ein zweiter erlaubte sich dieselbe Zärtlichkeit in entgegengesetzter Drehrichtung. Dann schritten die Beine weiter. Lärm. Ein Klirren wie von Schlüsseln. Kreischen und Knarren. Die Schatten ächzten und verschwanden. Schatten sind Schatten. Ein Gegenstand wirft sie. Entfernt man ihn, so stöhnen die Schatten auf und sterben. Herein tritt Benedikt Pfaff. Ja was, schon auf? Einen saftigen guten Morgen, Herr Professor. Sie sind der Fleiß in Figur. Ich hole ein Öl. Haben Sie das Haus da jammern gehört? Auf dem Bett schlaft der Mensch unerschöpflich. Ein Winterbär ist ein Waisenkind dagegen. Ich gebe Ihnen einen Rat. Als Freund und Herbergsvater, bleiben Sie unten, wo Sie jetzt sind. Da werden Sie, wie man sagt, das Wunder der Natur erleben. Ein Haus steht auf, alles rennt in die Arbeit. Wenn Sie Glück haben, passieren drei Paar Beine auf einmal. Ein interessanter Anblick. Man kennt sie nicht aus. Aha, denkt sich der Mensch. Und derweil ist es ein ganz anderer. Ein brüllendes Theater. Mit dem Lachen sparen, sag ich. Sonst war das ihr letzter Morgen vor der Leich. Der Hausbesorger hatte recht. Zahlreiche Hosen verließen das Haus. Erst einfache, stumpfe, mit bescheidener Sorgfalt gepflegte, die wenig Hosenbewusstsein verrieten und vielleicht, wie Kien hoffte, einige Intelligenz. Je später es wurde, umso schärfere Hosen tauchten auf. Bei einigen gerieten die Bügelfalten in leises Zittern. Man bedenke die Stunde. Eben entrannen die Menschen ihren Betten, ihren rechtmäßigen Frauen. Das ganze Haus war ja verheiratet. Der Tag und die Arbeit taten sich vor ihnen auf. Welche Möglichkeiten, welche Kräfte! Disziplin, Einordnung, vertraute Zwecke. Und was begegnete ihnen im Hausflur? Die Frau. Die Tochter. Die Köchin eines Nachbarn. Kaum hörten sie den Schritt dessen, den sie zu ihrer Liebe verurteilt hatten, als sie ihm nachschlichen, vorschlichen, zur Seite schlichen. Kleine Kleopatras, jede zu jeder Lüge bereit. Schmeichelnd, wedelnd, um Aufmerksamkeit winselnd. Ihren Hinterhalt haben die Weiber dieses Hauses genau vor dem Guckloch angelegt. Selbst in ihren Heimlichkeiten soll ein Dritter sie bewundern. Aber Kien bewundert sie nicht. Das Übersehen liegt einem Gelehrten im Blut. Wissenschaft ist die Kunst des Übersehens. Analphabeten sind die Weiber. Unerträglich und dumm, eine ewige Störung. Wie reich wäre die Welt ohne sie? Ein ungeheures Laboratorium, eine überfüllte Bibliothek, intensivster Arbeitshimmel bei Tag und bei Nacht. Gegen eins erschien Benedikt Pfaff und verlangte Geld für ein Mittagessen. Er müsse es im Gasthof holen und habe nichts bei sich. Der Staat zahle ihm die Pension am ersten und nicht erst am letzten des Monats. Kien bat um Ruhe. Seine Tage hier unten seien rar und gezählt, bald ziehe er in seine Wohnung hinauf. Vorher wünsche er, die wissenschaftliche Arbeit am Guckloch zu beenden. Eine Charakterologie nach Hosen sei geplant, samt einem Anhang über die Schuhe. Zum Essen habe er keine Zeit. Morgen vielleicht. Ja, was? Brüllte der Hausbesorger. Das gibt's nicht, Herr Professor. Ich fordere Sie im Guten auf, das Geld herzugeben. In dieser interessanten Stellung verhungert der Mensch. Ich habe eine Sorge für Sie. Er zog ein kleines Vorhängeschloss aus der Tasche, schob Kien mit einem Finger beiseite, bückte sich und versperrte seine Klappe. Mein Loch gehört mir. Wieder schwollen die Fäuste. Gusch, herrschte er sie wütend an. Mürrisch schoben sie sich in die Tasche. Da lagen sie auf dem Sprung. Sie waren beleidigt. Sie rieben ihr Fell am Futter und knurrten. Pfaff pfiff eine Faust heraus, öffnete sie, sehr wider ihren Willen, und hielt die flache Hand hin. »Ich wär nicht drauf zahlen, Herr Professor. Da kennen Sie mich schlecht. Zechprellerei dulde ich nicht. Ich fordere Sie zum letzten Mal auf. Denken Sie an Ihre Gesundheit. Wo kommt der Mensch hin?« Kien rührte sich nicht. »Dann muss ich Sie pfänden.« Er verhaftete ihn, sagte so ein Gestell, warf es aufs Bett, durchsuchte sämtliche Taschen, zählte das vorhandene Geld genau zusammen, nahm sich, was ihm für ein Essen gebührte, nicht einen Groschen mehr, nannte sich seiner Ehrlichkeit wegen eine Seele und drohte: »Das gehört rasiert, ich warne Sie. Mein Loch bleibt zugesperrt. So ist das gerechte Leben. Die vielen Hosen machen aus Ihnen einen Verbrecher. Ich muss aufpassen. Wenn Sie sich anständig aufführen, sperre ich morgen wieder auf. Aus Rücksicht und Erbarmen. Ich kenn das. Bleib's brav. Um 4 kriegen Sie einen Kaffee, um 7 kommt ein bescheidenes Nachtmahl. Das zahlen Sie dann. Oder zahlen Sie es lieber gleich?« Um die Scherereien ein für allemal zu erledigen, rechnete Pfaff die Unterhaltskosten für eine Woche aus. Für einen Polizeibeamten rechnete er ganz gut. Schon beim dritten Mal schien die Summe zu stimmen, weil sie hoch war. Er nahm sie sich, schrieb unter die Rechnung: »Bestens rekommandiert sich Benedikt Pfaff, Oberbeamter in Pension«, steckte den Wisch, weil er ihn selbst benutzt hatte, behutsam unters Kissen, spuckte erst dann aus, womit er teils seiner Enttäuschung über den Professor Ausdruck gab, teils der seiner Fäuste über ihre erzwungene Untätigkeit, und ging. Die Tür blieb ganz, doch sperrte er von außen zu. Ein anderes Schloss interessierte Keen mehr. Er zerrte an der Klappe des Gucklochs, sie lockerte sich ein wenig. Aufzubringen war sie nicht. Er durchsuchte das Kabinett nach Schlüsseln. »Einen Schlüssel? Einen Schlüssel? Was gebe er für einen Schlüssel?« Verzweifelt warf er sich aufs Bett. Eine Kontrolle vieler angesehener Theorien ist unvermeidlich. Auch die Wissenschaft hat ihre schwachen Punkte. Die Grundlage alles wahren Wissens ist der Zweifel. Das hat schon Cartesius bewiesen. Warum zum Beispiel spricht die Physik von 3 Grundfarben? »Die Wichtigkeit des Rot wird niemand leugnen. 1000 Beweise sprechen für seine elementare Rolle.« Gegen das Gelb wäre einzuwenden, dass es im Spektrum ans Grün grenzt. Grün aber, das angeblich aus der Mischung von Gelb mit einer unaussprechlichen Farbe resultiert, fasse man mit Vorsicht ins Auge, obwohl es ihm angeblich wohltut. »Kehren wir den Tatbestand lieber um.« Was aufs Auge günstig einwirkt, kann nicht aus Komponenten bestehen, deren eine das zerstörendste, hässlichste, sinnloseste ist, das sich überhaupt denken lässt. »Grün enthält kein Blau. Sprechen wir das Wort ruhig aus. Es ist ja wirklich nur ein Wort, nicht mehr. Vor allem deine Grundfarbe.« Offenbar verbirgt sich irgendwo im Spektrum ein Geheimnis, ein uns fremder Bestandteil, der neben dem Gelb am Entstehen des Grün beteiligt ist. Pflicht der Physiker wäre es, danach zu suchen. Die dritte Grundfarbe, die uns fehlt, die wir nach ihren Wirkungen, nicht nach ihrem Wesen kennen, ist, so behaupten sie, das Blau. Man nimmt ein Wort her, koppelt es an ein Rätsel und das Rätsel ist gelöst. Damit niemand den Betrug durchschaue, wählt man ein unanständiges und allgemein verpöntes Wort. »Es gibt kein Blau. Blau ist eine Erfindung der Physik. Gäbe es ein Blau, so trügen typische Raubmörder Haare dieser Farbe. Wie heißt der Hausbesorger? Etwa der blaue Kater? Im Gegenteil, der rote.« Keen lacht. Alles gelingt ihm, was er anpackt, fügt sich seinen Beweisen. Ihm gibt es eine gütige Wissenschaft im Schlaf. Zwar schläft er nicht, er stellt sich nur so. Schlägt er die Augen auf, so fallen sie auf das verschlossene Guckloch. Zwecklosen Ärger will er sich ersparen. Den Raubmörder verachtet er. Sobald er ihm den Ehrenplatz von Neuem gönnt, das heißt, jenes Vorhängeschloss entfernt und sich für sein freches Benehmen entschuldigt, schlägt Keen die Augen wieder auf. Vorher nicht. Über der Farbe Blau hat er eine gewisse Stimme vernachlässigt. Er wird sie austilgen wie den unwiderruflichen Rock. Die Augen schließt er noch fester und befiehlt wieder: »Ruhe!« Bitte, da ist das Essen. Unsinn. Das Essen wird der Hausbesorger schicken. Höhnisch verzieht er die Lippen. Er schickt mich ja. Ich muss. Habe ich vielleicht selber wollen. Die Stimme gibt sich entrüstet. Eine kleine List wird sie zum Schweigen bringen. Ich will kein Essen. Er reibt sich die Finger. Das hat er gut gemacht. Er geht auf ihre Dummheiten ein. Ein gefürchteter Polemiker treibt er sie Stück um Stück in die Enge. Ach was, ich lasse es fallen. Es ist schad um das schöne Essen. Bitte, wer zahlt's? Ein anderer. Die Stimme erlaubt sich schnippische Töne. Sie fühlt sich hier wie zu Hause. Sie gehabt sich, als wäre sie vom Schindanger auferstanden. Ein Künstler hat die Stücke zusammengeflickt, ein großer Künstler, ein Genie. Er versteht es, er bläst Leichen ihrer alten Laute ein. Bitte das nicht vorhandene Essen ruhig fallen zu lassen. Denn eins, meine liebe Leiche, will ich Ihnen gleich sagen. Angst hab ich keine. Die Zeiten sind vorbei. Gespenstern reiß ich die Laken vom Leibe. Ich höre noch immer kein Essen fallen. Sollte ich das Geräusch überhört haben? Ich warte. Ich warte. Keen grinst. Seine grausame Ironie belustigt ihn. Bitte, das ist keine Kunst. Offene Augen sehen was. Blind kann jeder. Ich werde die Augen öffnen. Und wenn ich sie dann nicht sehe, können sie sich in den Boden hinein schämen. Meine Augen öffnen sich schwer. Sie haben es satt, nichts zu sehen. Aber wenn sie einmal offen sind, dann wehe ihnen. Verschwinden Sie lieber von selber. Ich zähle bis 10. Übrigens gehört dieses Kabinett einem Raubmörder. Ich warne Sie. Wenn er kommt, schlägt er Sie tot. Ich lass mich nicht morden, kreischt die Stimme. Die erste Frau, ja. Die zweite, nein. Schwere Gegenstände fallen auf Keen. Wäre jemand da, er würde glauben, man habe ihn mit Essgeschirr beworfen. Er ist gewitzigt. Er sieht nichts, obwohl er die Augen geschlossen hält und dieser Zustand Halluzinationen begünstigt. »Ich gehe«, schreit die Stimme. Jemand horcht wieder auf jedes Wort und bringe nichts mehr zum Essen. »Mörder sollen verhungern. Dann bleiben die anständigen Menschen am Leben. Eingesperrt ist er sowieso.« Pfei, wie ein Tier. Das ganze Bett ist voll. Mörder gehören eingemauert. Da wird es plötzlich ruhig. Ein anderer hätte sich gleich gefreut. Keen wartet. Er zählt bis 60. Es ist noch immer ruhig. Und jetzt öffnen wir das linke Auge halb, sagt er ganz leise. Alles ist ruhig. Wer sich fürchtet, ist feig. Das rechte Auge folgt nach. Beide blicken in ein leeres Kabinett. Auf dem Bett liegen mehrere Teller, ein Tablett und Besteck, auf dem Boden ein zerbrochenes Glas. Ein Stück Rindfleisch ist da und über den Anzug verstreut Spinat. Er wäscht ihn weg. Der Spinat existiert ja gar nicht. Die Glassplitter liest er zusammen. Seine Sorgen schneiden ihn. Blut fließt. Soll man am eigenen Blut zweifeln? Die Geschichte berichtet von sonderbarsten Verirrungen. Zum Essbesteck gehört ein Messer. Um es zu erproben, schneidet er sich, es ist scharf und schmerzt sehr, den kleinen Finger der Linken ab. Viel mehr Blut fließt. Er wickelt die verletzte Hand in ein weißes Handtuch, das vom Bett herunterhängt. Dieses Handtuch ist eine Serviette. In der Ecke liest er sein Monogramm. Wie kommt sie her? Da ist einer da gewesen. Ohne ein Wort zu sprechen. Und hat sich wieder entfernt. Aus Angst. Die Kanarienvögel haben nicht angeschlagen. Wozu hält man die Tiere? Er tut ihnen nichts zuleid. Seit er hier lebt, lässt er sie in Ruhe. Sie haben ihn verraten. Vor seinen Augen flimmert es. Plötzlich schlagen die Kanarienvögel los. Er droht ihnen mit der verbundenen Faust. Er blickt hin. Die Vögel sind blau. Sie verhöhnen ihn. Er holt sich einen nach dem anderen aus dem Bauer heraus, drückt ihnen die Kehlen zu, bis sie erstickt sind. Begeistert öffnet er das Fenster, wirft die Leichen auf die Straße. Seinen kleinen Finger, eine fünfte Leiche, schleudert er ihnen nach. Kaum hat er alles blau aus dem Zimmer entfernt, da tanzen die Wände los. Die heftige Bewegung löst sie in blaue Flecken auf. Es sind Röcke, flüstert er und kriecht unters Bett. Er beginnt, an seinem Verstand zu zweifeln. Die Blendung von Elias Canetti. 10. Teil. Welt im Kopf. Mit Manfred Zapatka als Erzähler. Samuel Finzi als Peter Kien. Birgit Minichmeier als Therese Krumpholz. Wolf Bachofner als Hausbesorger Pfaff. Gerti Drassel als Tochter. Johannes Silberschneider, Wolfgang Böck und Uli Meier als Masken 1, 2 und 3. Sowie Johanna König und Eva Meier als Mädchenstimmen. Ton und Technik: Anna Kunzio, Stefan Wirtitsch, Daniela Röder und Josuel Teegarten. Komposition: Klaus Bulert. Regieassistenz: Andrea Immler. Bearbeitung und Regie: Klaus Bulert. Produktion: Bayerischer Rundfunk und Österreichischer Rundfunk 2013. Der Hörspielpool. Hat's dir gefallen? Ja, sehr. Hörspiele und Medienkunst. Weitere BR-Produktionen auf einen Blick gibt es im Netz unter hörspielpool.de.